اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير جی اب مانگے اس دعا کو اللهم بك اصبحنا وبك امسينا وبك نحيا وبك نموت واليك المصير واليك المصير واليك المصير Wir kommen zu den Duas vom Morgen und am Abend. Das heißt, diese Duas soll man morgens und abends verlesen. Die werden vom Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert, dass er sie gelesen hat. Und zwar sagt man am Morgen: O Allah, durch dich haben wir den Morgen erreicht und durch dich haben wir den Abend erreicht. Durch dich leben und sterben wir und zu dir ist die Auferstehung, die Rückkehr. Diese selbe Dua soll man auch am Abend sprechen. Da ist aber der Wortlaut ein wenig anders. Und zwar sagen wir dann am Abend, ja, man tauscht eigentlich die Worte für wir haben den Morgen erreicht, tauscht man ein mit wir haben den Abend erreicht. Ja, und am Ende das letzte Wort auch, zu dir ist die Auferstehung, das ersetzt man durch zu dir ist die Rückkehr. Ja, und das ist dann auch dieselbe Bedeutung, nur halt für den Abend. Durch dich, O Allah, haben wir den Abend erreicht, durch dich haben wir den Morgen erreicht, durch dich leben und sterben wir und zu dir ist die Rückkehr. Das soll man jeweils morgens und abends jeweils einmal sagen. Ja, die Zunge soll also zu allen Zeiten im Gedenken Allahs beschäftigt sein und deswegen sind diese Duas so wirkungsvoll, weil man sie wenn einmal gelernt und wenn man sie dann zur Gewohnheit macht, sich dann damit eigentlich zur Gewohnheit macht, Allahs immer wieder zu gedenken. Beim Aufstehen, beim Schlafengehen, beim Abendwerden, beim Morgenwerden und in allen Umständen des Lebens. Ja, und dann fragen manche, steht manchmal eine Frage, warum liest man manche Duas einmal, manche andere liest man dreimal, manche zehnmal und verschiedene Anzahl. Ja, und der eigentliche Grund, Allahs Weisheit ist unermesslich, der eigentliche Grund, den wir sehen, dass wir nämlich dem Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, folgen, indem, wie er das gemacht hat, wenn er einmal gelesen hat, lesen auch wir einmal. Wenn er es zehnmal empfohlen hat, dann lesen wir es zehnmal. Ja, und wir haben ja schon auch diese Verse über das Folgen des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, gelesen. ja, dass wenn ihr Allah liebt, dann folgt mir, folgt dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Und je mehr man ihm folgt, desto mehr kriegt man dann also, erwirbt man die Liebe von Allah. Was die beste Zeit angeht für das Gedenken Allahs am Morgen und am Abend, im Koran gibt es eine Aya, wo es heißt, وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَعَشِيَّ, und preist Allah morgens, am frühen Morgen und am Abend. Und Bukratan ist früh, früh morgens, das heißt vor dem Sonnenaufgang. Das ist diese Fajr-Gebetszeit, ja, was wir in der Morgenfrühe beten. Das ist die beste Zeit. Wer aber verschläft, verpasst, vergisst, ja, gibt verschiedene Umstände im Leben auch und verschiedene ja, Mängel, die wir auch manchmal leider haben oder die entstehen, ja, dann wer es vormittags noch schafft zu lesen, ist auch okay. So haben die Ulama gesagt, er soll es besser es zu machen, als es ganz zu lassen. Ja, also wer es dann noch nachholt oder macht, dann ist es auch noch in Ordnung. Und Ashiya ist der letzte Teil von Asr, der späte Nachmittag, der Abend, sprich die Zeit vor dem Sonnenuntergang. Wenn man es aber, wie gesagt, wieder verpassen sollte, vergisst, wie auch immer, dann nach dem Sonnenuntergang am Abend das nachzuholen, das zu sprechen, ist auch noch okay. So haben die Ulama das uns erklärt. Ja, und auch diese Frage kommt auch oft, wenn die Frauen in einem bestimmten Umstand sind, in ihrer monatlichen Periode und sie nicht das Gebet verrichten, heißt das, dann sollen sie auch diese Gedenken nicht machen? Nein, natürlich nicht. Also das heißt es nicht. Diese Gedenken sollen sie trotzdem auf jeden Fall machen. Das heißt nicht, dass dieses Gedenken Pflicht ist. Ja, man macht keine Sünde, wenn man es nicht tut. Aber man verwehrt sich selber ein großes Gut, einen großen Segen, eine große Möglichkeit, viel Allah zu gedenken, seine Liebe, seinen Segen, seinen Schutz zu bekommen und auch dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam damit zu folgen. Und am besten kann man echt auch empfehlen, weil es ist natürlich schwer, jetzt alles auf einmal auswendig zu lernen, am besten das irgendwo kopieren, aufschreiben, je nachdem, was euch besser gefällt, und das irgendwo hinlegen oder aufhängen sogar, wo man das sieht, wo es sichtbar ist, und immer wenn die Zeit ist, das zu lesen, das einfach rausholen oder dorthin gehen, wo es aufgehängt ist, und das lesen, und ihr werdet sehen, wenn ihr das regelmäßig lest, dann werdet ihr es von selber auswendig lernen. Ja, durch dieses ständige Auseinandersetzen mit diesen Bittgebeten wird das Auswendiglernen sehr, sehr einfach gemacht. Ja, und diese Dua, welche wir heute gelernt haben, ist aus einer Überlieferung von Tirmidhi, wer das wissen möchte, und ist auch im Hisnul Muslim aufgeführt. Ja, das ist ein kleines Heftchen, könnt ihr euch auch informieren, wo viele Bittgebete aus der Koran und der Sunna aufgeführt sind. Sehr gut zum Auswendiglernen, auch mit Übersetzung, auch erhältlich. Ja, damit kommen wir zum Ende, inshallah. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.